Hallo und willkommen zu Paper Jam. Zu der Edge-Papierstau, Leute, denn normal sind wir nicht und wollen wir auch nicht sein. Nur dummerweise fällt mir darauf jetzt kein Reim ein. Doch glaub nicht, wir seien dumm oder stupide. Nur manchmal etwas krank, auch euch zuliebe. Leute wie Stoiber oder Busch sind unsere Feinde. Denn sie sind genau das Gegenteil der Paper Jam Gemeinde. Freut euch auf viele weitere Unruheshows. Der Unruheherd legt jetzt los. Unruheherd Heidelberg 2003. Paper Jam 8. Auf unserem Mailbox hat man es getan, man hat für uns gebeatboxt. Lan, also gleich nach für den ersten Rap heute. Beatbox gerne mehr auf unserem Mailbox, Leute. Aha, tut das. Wir folgen Kritik und bekamen sie. Wir versuchen uns zu bessern, jetzt oder nie. Ob uns das gelungen ist, das bezweifelt werden. Alle sind auf dem Weg, wie cool her. Dieser zeigen wir ein wenig Patriotismus, dann nicht für unser Land. Nee, das muss nicht sein, aber immerhin für Liberty City. Autsch, Hammer, Chim, beat me. Das Beifi ist zurück, wird ja auch Zeit. Hat ziemlich zugenommen, ist mehr als so breit. Auch dabei ist das Core Center mal wieder. Manche fanden's geil, andere machen es lieber. Schreiben's also Mails und sagt uns, was ihr braucht. Studio von Digger der Hude, wir lesen es dann auch. Heute ärgern wir dann ab mit Klingelstreichen. Hoffen wir mal, das zieht keine Leichen nach sich. Bei den Typen kann man nie wissen. Der ist alles nötig, nett, der ist beschiss. Die Hip-Hop ist cool, jeden dritte und vierte. Runde und langsam, seid ihr ganz schön versierte. Krasse D.E.P.P. Hip-Hops. Geht statt Jam einfach mal zu Top of the Pops. Wir haben Gary Shaver bei uns zu Gast. Der ist ganz nah vorbei geschrammt. Am Knast, der Kerzinformation und ausgetickt. Jetzt sei unser Platz und ich werd da bei Links. Dann lass uns mal starten, die Leute warten. Paper Jam ist geil, ohne zu charten. Ohne zu charten. Shella MC Fikroy Monkey. Jetzt bei Paper Jam. Immer offen, doch im Inneren verschlossen. Bin nach außen immer freundlich, doch im Inneren da weine ich. Ich bin eigentlich ganz alleine, hab zwar viele wahre Freunde, doch es gibt kein Mensch, den ich wirklich vom Herzen vertrau. Jeder will mich unten sehen, doch dagegen wehr ich mich. Was ich tötet hatte, das bin ich jetzt unsterblich. Die Welt ist gefährlich, voll Betrug und voll Schmerz. Also kämpfe ich, um zu töten und überlebe, um zu sterben. Bald, mein Herz ist befreit von allem Leid, nicht mehr lang. Es ist vorbei mit den schlechten Zeiten, dann bin ich zufrieden und lieb mein Leben, denn dann lebt mein Seele und Herz in Frieden. Bald, mein Herz ist befreit von allem Leid, nicht mehr lang. Es ist vorbei mit den schlechten Zeiten, dann bin ich zufrieden und lieb mein Leben, denn dann ist mein Herz frei und ich kann lieben. Ich schreibe Text als Therapie, die Musik ist meiner Liebe. Ihr wollt Love-Songs für mir, was glaubt ihr? Jedes meiner Lieder, ich stecke immer wieder 100% in jeden Track. Mein Leben ist schlecht, trotzdem gehe ich meinen steinigen Weg. Hab schon so viel Scheiß erlebt, das ist was ein Fluch ist. Schon so viel Scheiße gesehen, dass es eigentlich auch mal genug ist, dass Licht. Am Ende des Tunnels wird undeutlicher und ferner. Also sehe ich nur noch schwarz, bisschen Licht in weiter Entfernung. Ihr wollt mir wehtun, ihr schafft es. Gratulation, es gelingt euch. Ich bin fertig und gekränkt bei jeder kleinen Beschimpfung, es ist schlimm. Denn ich verliere alle Leute, die mir was bedeuten. Alle gehen weg, im Herzen bleibt ihr immer meine Freunde. Es ist scheußlich und wack, zuerst was freundlich und nett. Mir wird schlecht, wenn ich dran denk, dass du packst und du ziehst weg. Du Kreck, auch wenn du sagst, dass du uns jede Woche besuchst, weiß ich, dass du's nicht tust. Und das weiß ich und das weißt du. Halt, und mein Herz ist befreit von all dem Leid, nicht mehr lang. Und es ist vorbei mit den schlechten Zeiten, dann bin ich zufrieden und lieb mein Leben, denn dann lebt mein Seele und Herz im Frieden. Bald, und mein Herz ist befreit von allem Leid, nicht mehr lang. Und es ist vorbei mit den schlechten Zeiten, dann bin ich zufrieden und lieb mein Leben, denn dann ist mein Herz frei und ich kann lieben, ich kann lieben, ich kann lieben, ich kann lieben. Ja, ich bin so manchmal, aber manchmal möchte ich nur gut zu it's a pretty, pretty, pretty good for this. Sueño contigo, me faltas mi amigo. Me dejaste colgada, cerraste la entrada. Mi cuerpo no siente nada, nada. No lo esperaba, mi alma enterrada. Me falta el amor, vivo en desilusión. Mi corazón. Paper Chat. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie das damals war. Ich war direkt aus Berlin, fremd, als ich neu ankam. Ich wurde von allen angeschaut, als hätte ich einen dritten Arm. Boah, die Gedanken waren so lahm, als ob man nur noch lachen sah. Ich dachte, du kommst schon damit klar. Aber was war? Der dumme Scheiß-Berliner, auch noch Kaspar. Es war glasklar, für jeden hier unfassbar. Aber ich krieg das schon hin. Einen Tag später kam die Frage, wer ich denn bin. Einen wunderschönen guten Tag, wie sind denn all eure Namen? Ich fand's cool, weil wir ins Gespräch kamen. Weil ich diese Gesichter sah, die alle nicht verstanden, wieso ich nicht von ihr kam. Ich zog sie nach kurzer Zeit voll in meinen Bann. Mein Geheimrezept war das Lachen wie bei jedem anderen Mann. Ging's um was zu feiern, war es klar, dass alle bei mir standen. Doch ich selbst stand bei jeder Elternstunde Punkte macht. Vor lauter Lachen wenig nachgedacht, zu viel ausgelacht. Für die Lehrer war ich schon lange abgehakt. Mein Scheiße war ich dumm, jetzt bereue ich in Jahrzehnten. Sitz mit meinen Gedanken hier so rum, ja okay. Ist ja sozusagen meine eigene Schuld. Was ich brauche ist jetzt verdammt viel Geduld. Werd groß, kleiner Mann, du hast es in der Hand. Was aus deinem Leben werden kann, ihr werdet schon erleben, Mann. Ich bin jetzt groß, weil ich Fehler sehen kann und zugeben kann, aber nicht verstehen kann. Muss ich immer noch oft erleben, klar, okay, lass mir Zeit, dass es nie einfach war. War mir klar, dass mein Leben schon immer in meinen Armen lag. Verdank ich Gott, meinem Pap und meiner Mom, ja. Mein Leben war nie leicht, aber weil ich immer nach vorne sah, schreit ich ganz laut. Ich gebe niemals auf. Ich gebe niemals auf. Ich gebe niemals auf. Ich gebe niemals auf. Ich gebe niemals auf. Ich gebe niemals auf. Nein. Nein. Ich gebe niemals auf. Ich gebe niemals auf. Ich war neu, akzeptieren fiel ihn ziemlich schwer. Ich saß da so alleine, einsam und verdammt leer. Es war nie einfach für mich, Mann, ich weinte so sehr. Aber als ich es dann schaffte, machte mir niemand mehr mein Leben schwer. Ich war neu, akzeptieren fiel ihn ziemlich schwer. Ich saß da so alleine, einsam und verdammt leer. Es war nie einfach für mich, Mann, ich weinte so sehr. Aber als ich es dann schaffte, machte mir niemand mehr mein Leben schwer. Ich versuche nett zu sein zu denen, die neu kamen, diese Menschen zum ersten Mal sahen. Versuche Frieden zu bringen und hoffe, dass alles klappt. Willkommen in unserer kleinen bescheidenen Stadt. Wir sind alle Wichser und total abgefuckt. Alle machen sich hier fertig, weil sich hier keiner mag. Aber das kriegst du schon mit, wenn es was gibt. Tu mir den Gefallen und frag. Sei dir sicher, wenn ich's weiß, dass ich dir die Antwort sag. Also wenn irgendwas ist, dann bin ich da. Alles klar, na, denn ist okay. Mann, du lebst nur einmal, also leb schön. Das war's von mir, Peace, World is Life. Ich bin draußen, yeah. Ich war neu, akzeptieren fiel ihn ziemlich schwer. Ich saß da so alleine, einsam und verdammt leer. Es war nie einfach für mich, Mann, ich weinte so sehr. Aber als ich es dann schaffte, machte mir niemand mehr mein Leben schwer. Ich war neu, akzeptieren fiel ihn ziemlich schwer. Ich saß da so alleine, einsam und verdammt leer. Es war nie einfach für mich, Mann, ich weinte so sehr. Aber als ich es dann schaffte, machte mir niemand mehr mein Leben schwer. Akzeptieren fiel ihn ziemlich schwer. Ich saß da so alleine, einsam und verdammt leer. Es war nie einfach für mich, Mann, ich weinte so sehr. Aber als ich es dann schaffte, machte mir niemand mehr mein Leben schwer. Ich war neu, akzeptieren fiel ihn ziemlich schwer. Ich saß da so alleine, einsam und verdammt leer. Es war nie einfach für mich, Mann, ich weinte so sehr. Aber als ich es dann schaffte, machte mir niemand mehr mein Leben schwer. Ich war neu. Ich war neu. Ich war neu. Ich war neu. I do feel bad during writing this song. Which one has got to be wicked and strong? God is your wife, I just how me feel. Politics and democracy is no more for real. Last time I put the television on, a kind of roller coaster, I thought I was wrong. Delta Victor uniform 13%. I turn around to wonder and I said to my friend, there's something bad chasing our nation, a kind of racial. There's something bad chasing our nation, a kind of racial discrimination. Whoa, this is a message to our politicians. Whoa, it's politics time, are you gonna vote now? Whoa, this is a message to our politicians. Whoa, it's politics time, are you gonna vote now? Well, I see pictures in my brain, I don't want them really come back again. I can hear them marching upon the street to find the different, the stranger to be. What happened to this country? Sometimes I feel back in 1933, you see. Delta Victor uniform, you doing wrong. I'm proud of my country, out of many we are one. There's something bad chasing our nation, a kind of racial. There's something bad chasing our nation, a kind of racial discrimination. Whoa, this is a message to our politicians. Whoa, it's politics time, are you gonna vote now? Whoa, this is a message to our politicians. Whoa, it's politics time, are you gonna vote now? Center 012 12 5 419 54 170. Liberty spricht. Arschloch! Hallo? Hallo? Bin ich doof oder so? Hallo? Schon nix? Hallo? Luigi, du Arsch! Ich liebe dich! Ruf mich an! Mr. Wongs Wäscherei ist doof! Mein Stirn, wie du hereinschwebtest, deine Aura auf mich wirken ließ es dunst. Na, na, na, na, na, na. Taxi Driver must die! Oh yeah, yeah, yeah! Hallo, ich rufe aus dem Swinging Channel Hospital an, wollte melden, dass mein Unterrufkopf kaputt ist und meine Bettpfanne mal wieder ausgewechselt werden musste. Und jetzt alle! Mr. Wongs Wäscherei ist doof! Oh, meine Krankenschwester ist geil. Kein Schwein ruft mich an. Hey, sorry, Schwester Lisa, ich wollte das nicht sagen. Keine Sau interessiert sich für mich. Lisa! Ey, du, ich fahre Taxi in Liberty und fand das vorhin ganz schön gemein mit den Taxifahrern, die sterben müssen, gell? Smart im Profil, subtil, adäquat mit dieser Art zum Ziel. Parat, Konfrontation bereit in dem Konflikt. So, ich dreh mich geschickt und bewahre mit Trick den Blick gegen den Strick fürs Genick. Distanziertes Verhalten für einen Augenblick. Nenn es viel und ein, stabile Zahlen komplett. Denn ich greif mir die Silben vor A bis hinter Z. Lyrisch verfasst, verbal artikuliert. Es geschah, war kreiert, sodass es passiert. Was es nutzt, ungeniert, akut, so nah, absolut flambiert. Bitte nehmen Sie Platz für den Satz. Eine Salve ausgeschossen, geweiht. Mit Geleit für die Zeit bereit und in Silber gegossen. Geschwader mit Verbrennung 5. Grades. Wer weiß, was der ahnter Plan ist. Was ich nenn, kenn, denn das Wort, das heißt nicht wenn, das ich kenn, wenn, durch das Wort zu ernennen. Was ich nenn und kenn, denn das Wort, das heißt nicht wenn, das ich kenn, durch das Wort zu ernennen. Was ich nenn, kenn, denn das Wort, das heißt nicht wenn, das ich kenn, wenn, durch das Wort zu ernennen. Was ich nenn und kenn, denn das Wort, das heißt nicht wenn, das ich kenn, durch das Wort zu ernennen. Dies sind die intergalaktischen Interferenzen eines Mannes in Intervallen von nur Millisekunden inszeniert. Im Sortiment kompatibel, kompakt, solide, rapider Kontakt mit Komfort. Sinn, Verwandtschaft sind doch gerne im Chor. Der Wolkenfeuer dringt zuvor mit neuer Rhythmik in das Ohr. Ungeheuerlich, wahrlich, nicht weit gefehlt. Gentil mit Stil, stabil, das ist wer erzählt. Hart mit dem Wort und smart im Profil. Vergangenes geschah, belanglos wie viel. So hört ruhig zu, es ist für die, die es kennen. Den Vers zur Zertrennung durch die Silbe zu ernennen. Zu den Klang, in dem wir schweben, mit den Wörtern durchs Gewebe. Und gleiten zu den Reden, doch wo wird es sich bewegen? Reime hoch 10, werden gehen und dann rennen. Reich mir das Blatt vor dem Mund, dass ich verbrenn. Was ich nenn, kenn, denn das Wort, das heißt nicht wenn, dass ich kenn, wenn, durch das Wort zu ernennen. Was ich nenn und kenn, denn das Wort, das heißt nicht wenn, dass ich kenn, durch das Wort zu ernennen. Was ich nenn, kenn, denn das Wort, das heißt nicht wenn, dass ich kenn, wenn, durch das Wort zu ernennen. Was ich nenn und kenn, denn das Wort, das heißt nicht wenn, dass ich kenn, durch das Wort zu ernennen. Yeah. verändert wirklich jedes Kind. Und wenn sie groß sind, wollen sie sein wie ihr. In euren wirklich geilen Schlitten und messerscharfe Schnitten auf der Rückbank lassen sich nicht lange bücken. Sind besser als die Fritten am Bahnhofsausschank. Völlig unbestritten ist euer Schwanz so lang wie der vom Tiger im Tank. Dem Klang verzeiht an. Wir haben heute nen Baum gepflanzt und irgendwo am Straßenrand. Und irgendwann in ein paar Jahren wird schon einer von euch dagegen fahren. Wir haben heute nen Baum gepflanzt, dort irgendwo am Straßenrand. Und irgendwann in ein paar Jahren wird schon einer von euch dagegen fahren. Mal schreiben. Leider haben wir keine Ahnung, wie deine E-Mail-Adresse, also Loonda, geschrieben wird, also schick doch mal eine Mail an studiofeedback@yahoo.de, okay? Und ihr habt noch mehr gefordert, aber hört selbst. Hi, habt ihr Probleme mit den Bullen? Dann kommt zu mir. Nein, das wollte ich jetzt nicht hören. Wie immer bei Paper Jam, kurz zum Konzept der Sendung haben wir schon mal rausgefunden. Fehler. Ja. Okay, also, hört selbst. Hallo, mein Name ist Sniperwolf und ich wollte bei Ihnen einen Werbespot beantragen, der ungefähr lautet: Hi, habt ihr Probleme mit den Bullen? Dann kommt zu mir, Sniperwolf Sprayer. Wir sprühen Ihr Auto um. Danke. Na, war das gut? Wenn nicht, Pech gehabt, ihr werdet senden. Paper Jam forever. Tja, und die Wünsche unserer Hörer werden natürlich ernst genommen, also... Hi, habt ihr Probleme mit den Bullen? Dann kommt zu mir, Sniperwolf Sprayer. Wir sprühen ihr Auto um, die Ecke, denn wir benutzen den etwas giftigeren Special Lack mit Nasshaftkraftsaft, der ihr Auto nicht nur umsprüht, nein, noch besser, er lässt es ganz verschwinden. Ist das nicht wunderbar? Tausende ehemalige Autofahrer können nicht irren. Nein, es ist nicht wunderbar, aber wir verdienen scheiß viel Geld damit, deshalb seid ihr uns eigentlich egal. Paper Jam, das Kaiser von ganze Welt. Dieser Morgen fing schon wunderbar an. Ich konnte ausschlafen ganze 14 Stunden lang. Kein Hund hat gebellt, kein Wecker hat geschellt. Niemand steht vor meiner Tür und will von mir noch Geld. Ganz entspannt fang ich meinen Tag an. Spring unter die Dusche, seif mich ein, brauch's mich ab und bin am Start. Dann geh ich in die Küche und mach mir meinen Kakao. Steck mir den Luft in den Mund, schau auf die Glut und denk mir, wow, mir geht es gut. Ihm geht es gut. Mir geht es gut. Ja. Der Himmel ist klar, die Sonne scheint, ich zieh mich an, geh raus ein wenig, tu ich immer spazieren, hör die Vögel musizieren, wie sie mit ihrem Gesang einen schönen Song kreieren. Heiter geh ich weiter, immer meinen Weg entlang, erst links, dann rechts und fang zu singen an. Ein Mann kommt mir entgegen, bleib stehen, fass ich an den Hut, ich schau ihn lachen an und sag zu ihm, oh Mann, mir geht es gut, mir geht es gut, mir geht es gut, mir geht es gut, so gut, so richtig gut. Mir geht es gut, ja, ihm geht's mir geht es gut, mir geht es gut, geht, so geht, gut, mir geht es gut. Mir geht es gut, so richtig gut, mir geht es gut. Ihm geht es gut, mir geht wenn ich verliebt bin, dann weiß ich nicht mehr, was ich tue, benehm ich wie ein kleines Spielkind. Mir geht es gut, wenn ich satt bin, weil ich wieder Power hab und nicht mehr so schlapp bin. Mir geht es gut nach dem Sex hier, ich strahle über alle Backen und liege ganz relaxed da. Mir geht es gut, wenn ich dicht bin, weil ich wie auf einer Wolke schwebe, geht es mir gut. hast nur kurz gelacht, jetzt geh ich alleine hier. Du hast mir damals nicht geglaubt und heute fehlst du mir. Du hast mich damals nicht gebraucht und heute fehlst du mir. Obwohl es regnet. Namen auf Träume sehen. Ich wär so gern nochmal ein Kind. Ich wär so gern nochmal ein Kind. Ich wär so gern nochmal ein Kind. Ich werde umso mehr, denke ich nach über Probleme, Gesundheit und dass der Tod naht ihm vor. Ist jede Freude über Leben und Spaß. Ich frag mich ständig, wann beiß ich wohl ins Gras mit? Diesen Gedanken mache ich mich verrückt und wünsch mir nichts mehr als meine Kindheit zurück. Ja, könnte ich doch am Rad der Zeit drehen. Ich würde sofort 20 Jahre zurückgehen, würd meine heutigen Sorgen noch nicht verstehen. Und könnte ohne Angst ins Morgen gehen. Ich könnte ohne Angst ins Morgen gehen. Ich wär so gern nochmal ein Kind. Ich wär so gern nochmal ein Kind. Ich wär so gern nochmal ein Kind. Weil als Träume noch Träume sind. Ich wär so gern nochmal ein Kind. Ich wär so gern nochmal ein Kind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Ich weiß noch, wie es früher war. Die Tage waren lang, alles war wunderbar. Ich hatte keine Probleme, mein Leben war schön und konnte mit Freude auf morgen schlafen gehen. Am nächsten Tag wieder strahlend aufstehen, anziehen, frühstücken und zum Spielen rausgehen. Mit Freunden, die noch echte Freunde waren, so war's. Vermisse ich schon seit Jahren. Ich krieg's nicht hin, dass ich erwachsen bin. Denn tief in mir drin wünsch ich mir, ich sei wieder ein Kind. Weil als Kind Träume noch Träume sind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Weil als Kind Träume noch Träume sind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Weil als Kind Träume noch Träume sind. Ja. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Weil als Kind Träume noch Träume sind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Ich wär so gern noch mal ein Kind. Hip Hop School 4. Oh yeah, now begin the lesson fear. Let us dance in the Kreis and freu us like a steer. You know the Geräusche and the Hip-Hop songs. Ich don't meine the blubbern of the bongs. Ich mean the satische things like another animal like a cool. That's cool, that macht man today. So, also learn how we make this on hohem Niveau. Hip Hop School. Say some sounds and ihr seht sie after. Shit, nothing rhymes sich auf after. Damn! Okay, los. Say Say Say Toilettenreinigung set aus natürlichen Anbaustoffen. Toilettenreinigung set aus natürlichen. Diese Sendung wurde von den führenden Musikherstellern gestoppt, da soeben im Begriff war, das Geheimnis der US-Hip-Hop-Stars öffentlich zu machen. Eine Klage wegen versuchter Geschäftsschädigung und Industriespionage wird folgen. The rain keeps keeps falling on my head till the day I will go home. The trouble's with me anytime, anywhere, but I won't stop to fight till I get to the right to be next by your side. I keep crying on, go anywhere. Wie auch immer man das ausspricht, mit Nothing Compare, der Beweis, dass Paper Champ sich nur auf drei Stilrichtungen beschränkt. Davor denke ich nur an Featuring Jenny und Raga Fuchse. Ich werde mir nochmal ein Kind zusammenfahren, denn ich glaube, nun ganz am Anfang nochmal. Denke nur an seine Crew mit dem Track, mir geht es gut. Und damit es auch euch gut geht, hier wieder geblitzt werden, noch im Stau stehen bleiben, noch alles, was euch davon abhält. Wir haben ein paar coole Männchen in Portland bei Crazy Joe's Bistro, am Oberhof in Chinatown, am Betriebshof, auf der Callum Bridge in Richtung Staunton und auf der Tunnelzufahrt am Shoreside Airport. Und der Stau gehört nach unseren drei Inseln. In Portland haben wir Stauverkehr am Ende der Umgehungsstraße in der Nähe des Newtown Radio Gebäudes. Ein Unfall gibt es auch, und zwar vor Markus Bistro. Dort ist ein Fahrzeug explodiert. Die umherfliegenden Teile haben ein paar Auffahrunfälle verursacht. Each of you explodes. Jetzt dort haben wir. Nee, ist mir jetzt zu viel zum Lesen. Fahr einfach gar nicht, lauf drüber nach Shoreside. Da gibt's wie immer nichts zu berichten. Bonzen fahren zu schnell für Staus. Traffic. Liberty City News. Powered by the Liberty Tree. Die Chairin der Sendung. Besuch des amerikanischen Präsidenten. Besuch amerikanischer Studenten. Und von anderen halben Händen. Der amerikanische Präsident George W. Bush lässt sich in Liberty blicken, um für den Irakkrieg zu werben. Wenn schon die Stupid Germans nicht mitziehen, dann doch wenigstens die Leute, die mehr Waffen haben als die ganze Armee zusammen, so der Präsident. Sollt ihr also eine dieser Waffen mal ausprobieren wollen, erhält heute eine Ansprache im Polizeihauptquartier in Staunton. Schaut doch mal vorbei. Ein paar amerikanische Studenten aus Utah besuchen Donald Love, um sich das Jawort für jeweils 24 Frauen zu besorgen, im Namen der Liebe. Die Trauung findet um 15 Uhr in der Tiefgarage des Amco-Gebäudes statt. Halbe Hemden gibt's bei Bons Wäscherei, also greift zu, bringt eure ganzen Hemden zu ihm und zack, eine halbe Stunde später bekommt ihr zwei halbe Hemden zum gleichen Preis wie normalerweise ein ganzes Hemd kosten würde. Und all das in Mr. Bons Qualität, denn wenn Bons, wenn's Bons wäscht, wird's weißer. Hallo, ich bin ein Balkviech. Sagt euren Eltern Bescheid und kauft mich oder meine Freunde. Ihr könnt mich streicheln, mich in den Arm nehmen, ihr könnt mir Geschichten erzählen und mich überall hin mitnehmen. Ihr könnt mich euren Freunden vorstellen und meinen süßen Popo hauen. Und ihr könnt mich am Arsch lecken. Für die 3 Portionen Trockenfutterbrust bräuchte ich doch nicht so einen Scheiß vor und mach mich vor allem lächerlich wieder was. Ja, trotzdem. If you want a French, buy a Balkviech. Oh, erhält sich als Viechbalk in den Größen Large, Extra Large und Pillybox. Hier könnte ihre Werbung stehen. Nur keiner würde sie sehen, denn das Radio. Scheiße, oder? Paper Jam Call Center. 012-12-5419-54-170. Liberty spricht. Naja, eigentlich wollte ich hier nur meinen Bruder grüßen, also du bist der größte Job. Ich bin geheim. Yo. Donna Mamuschka, ruf an, für Anwälte kostenlos. Ich hab dich lieb. Ich liebe dich, Mann. Ich liebe dich ja so sehr, Mann. Du gut. Kunde uns mal privat melden, du. Ich hab immer noch keinen Freund. Ja, ich bin gut. Ja, es war sehr schön. Wir hatten Paper Jam dabei an. Kim, ey, kommt mal klar. Ey, komm klar, ey. Ey, komm gleich dahin. Komm klar. Ey, hoho. Ja, okay, weiter. Das war's. Danke, tschüss. Und nun bei uns im Studio Polizeichef Gary Shaver, der vor kurzem noch unter Korruptionsverdacht stand, nur einmal freigesprochen wurde und redet mit uns über seine Kindheit, die bestimmt ein wenig anders verlaufen ist, wissen wir nicht, müssen wir mal. Mr. Shaver, erzählen Sie mal. Also ich hatte eigentlich eine ganz normale Kindheit. Jeder kleine Junge hatte ich Autos, Polizeiautos und die Gangster habe ich damit gejagt und geschlagen und getreten und erniedrigt und sexuell misshandelt, ihn mit Lippenstift auf den Bauch, Arschlochkind geschrieben und Musik. Ey, wenn du Texte schreibst, ist das mehr als Zeitvertreib. Suche mit Bedacht und bleib länger als im Rahmen der Zeit. Kauf dir mal ein Abendkleid, mach dich schick und extra breit. Denk nicht an ein Copyright, weg mit der Befangenheit. Es ist nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch das Feine im Geist. Wenn du bei dir selber bleibst und es immer weiter treibst, dein Gefühl für dich beschreibst, auch wenn du es dann später teilst, ist es doch zum größten Teil dein eigenes Leben, weil du es eh am besten peilst. Mancher sagt das Gegenteil, doch ich such mein Seelenheil nicht in deinem Zugabteil, sondern auf der Autobahn. Ich will nur alleine fahren, auch wenn mich die Menschen sahen, sagen, ich hätte keinen Plan, lügen sich was vor und sparen, sind doch lieber untertan, weil sie noch nie anders waren und so viele Dinge geschahen, die sie nicht verkraftet haben, sich nur an demselben laben. An Wochen und Feiertagen haben die Worte eh das Sagen, die in deinem Munde lagen. So viel kleine, wichtige Fragen, weil sie keine Antwort haben, schauen sie schnell weg und sagen, du bringst dich um Kopf und Kragen. Willst du dich echt selbst verjagen, liegt es dir nicht schwer im Magen, hast du auch Angst zu versagen, hörst du auch mal meine Klagen. Hast du auch Bock zuzuschlagen, weil die anderen nach dir traten, ohne vorher was zu sagen. Ich will mal was Neues wagen, kann das Warten nicht ertragen. Man wird mich vielleicht verraten, vielleicht tut's auch meine Tat. Doch ich tu's für den Augenblick, genau wie beim letzten Fick. Meine Liebe ist ein Strick, der manchmal schnell am Reißen ist. Und ich tu's wissentlich, ob das gut ist, weiß ich nicht. Doch ich muss ins Rampenlicht, Nachtsicht auf dein Gesicht. Doch zum Bleiben taug ich nicht, ich muss weg und glaub es nicht. Such immer noch mein Gleichgewicht, stell mich bloß und schreib Bericht. Doch so einfach ist das nicht, schreib du nur mal ein Gedicht, du wirst sehen, es reinigt dich und gibt wieder Zuversicht. Deine Worte haben Gewicht, stell dich in ein neues Licht, auch wenn man manchmal zerbricht, äußerlich und innerlich. Hello, my name is Donald Love. Der Typ kommt sogar jetzt zur Arbeit, so halt mit der Fahrt. So, das hat Pepe schon gemacht, schon wieder. Ein wenig umgebaut, mal wieder, sagt uns, was ihr davon halt. Der Umbau ist aber noch nicht ganz fertig, da muss noch einiges dran gewerkelt werden. Hello, my name is Donald Love. Weg vom Fortschritt, zurück zu der Tradition, die Grüße. Grüße an alle, die in Liberty City, Wild City, der Weltstadt oder Örecken, Lerken, Schwick abhängen. Scheiße, wo hat man, was ist das für ein Ort? Den kann man ja kaum aussprechen. Nochmal von vorne. Oder Örecken, Schwick abhängen. Dieser Gruß ist exklusiv für euch. Ich grüße meine Leute in Heidelberg, Speyer, Mannheim, Neudesheim, Oftesheim, Schwetzing, Hockenheim, Weinheim, Langstadt, Eberbach und Wilhelmsfeld. Ein Gruß geht nach Hannover zur Hardshit Radio Crew. Ein Gruß geht nach Berlin zur Kiss FM Crew, da ich euch letzte Zeit immer wieder öfter höre. Macht weiter so. Ein Gruß an die PC Action Crew, ach Mensch. Und ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Und ein Gruß an die eine Frau da draußen. Und einiges mehr als so danke, dass es dich gibt. Ein Gruß an alle, die sich irgendwie am Projekt beteiligen, sei es durch Anrufe, Mails, Faxe, durch ihre Musik oder sonst wie. Danke an euch. Ein Gruß an DJ Radio und T-Pain. Wann dürfen wir euch mal wieder im Paperchamp hören? Meldet euch. So, wer uns schreiben will, der schreibt an studiofeedback@yahoo.de. Wer anrufen will oder faxen, merkt sich diese Nummer 01212-5419-54-170. Und nochmal 01212-5419-54-170. Wenn es falsch ist, seid ihr nochmal von vorne, also 01212-5419-54-170. Hello, my name is Donald Love. Ja, so schalten wir unsere Konkurrenz aus. Der Typ kommt gar nicht mehr dazu, sein Herz unterhalten. Ein Gruß geht an unsere Studiokasse Slow-Mo. Han Ritz, der mit 16 Wörter sogar meine 5 übergriffen hat. Und alle anderen Schulversager da draußen. Unsere Welt ist ein anderer. Und deshalb, scheiß auf alle, die eure Kreativität blockieren wollen. Scheiß auf alle, die eure Träume schlecht machen. Und scheiß auf alle, die euch nach Schulabschlüssen beurteilen. Danke. Das war Paper Jam 8, sein Mikrofon bei der Unruhe. Checkt unsere Website www.paperjam.dv und checkt auch die anderen Unruhe-Network-Sites auf www.unruhe.dv. Und noch auf Wunsch. Wunsch unseres Hörers Robert ein Gruß an Lisa. Robert hat dich ganz doll lieb. Ist das nicht schön? In dieser wunderbaren Stimmung fand ich euch und biete euch als gelungenen Ausgang ab jetzt immer einen Track aus dem Album Der Wüstenplanet von Baxter und Kiaichi an. Den Anfang macht heute der Titeltrack Der Wüstenplanet. Viel Spaß, das war Paper Sham, die Unruhe Show mit dem Unruhe Herz. Also mir bis bald. Eins noch, zur Zeit ist es immer etwas stressig, alles. Ich kann nicht versprechen, dass Paper Sham nächstes Jahr immer monatlich rauskommt. Habt ein bisschen Geduld. Danke. Und nun, Der Wüstenplanet. Zum Ausgang, legt euch hin, genießt es. Bis bald. Der Wüstenplanet, Ödland des Imperiums und der wertvollste Planet des Universums. Derjenige, der die Kontrolle über ihn hat, hat die Kontrolle über unser Schicksal.